nur grau, als wär die Welt auf Pause. Vorhänge wie Wolken, nur ohne Regenpause. Die Sofas sind geschniegelt, die Kissen streng im Chor. Und selbst der Löffel schaut wie ein nackten Ordner vor. Die Hemden hängen blass wie Kalender ohne Tage. Die Tischdecken geschniegelt, doch ich kenn die alte Lage. Früher war da Farbe, jetzt ist alles fein zerpflückt. Und jeder macht sich schick, wenn er sich selber unterdrückt. Sag mir, was ist los mit diesem sauberen Verzicht? Alles glatt und ordentlich, doch es atmet immer nicht. Ich sehe euch lachen, doch es lacht nur halb zurück. Die Welt wird leiser und verliert ein Stück. Grau, grau, grau, zieht durch das Haus. Grau, grau, grau, friss alles aus. Grau, grau, grau, was einmal strahlte, wird still. Als wär das jetzt Stil. Schwarz wie ein Urteil und so herrlich steril. Aus Einmachgläsern trinken, siehe kleines Glück. Wie ein Museum von gestern mit dem Deckel fest zurück. Porzellan steht im Schrank, doch niemand holt es raus. Zu fein für den Alltag, zu lebendig für ihr Haus. Die Suppe schmeckt nach Angst, wenn sie im Glas erstarrt. Und jeder sagt, ist modern, wenn er sich selber spart. Sag mir, was ist los mit diesem sauberen Verzicht? Alles glatt und ordentlich, doch es atmet immer nicht. Ich sehe euch lachen, doch es lacht nur halb zurück. Die Welt wird leiser und verliert dein Stück. Grau, grau, grau, zieht durch das Haus. Grau, grau, grau, friss alles aus. Grau, grau, grau, was einmal strahlte, wird still. Grau, grau, grau, weil keiner mehr bunt sein will. Will keiner mehr bunt sein. Ich sehe das Grau auf den Straßen, in den Köpfen im Blick. Es sitzt mit am Tisch und bestellt sich kein Stück. Es sagt, bleib schön ruhig, mach dich bloß nicht frei. Doch ich nehm mir das Rot und ich nehm mir das Blau dabei. Denn Farbe ist Widerstand, wenn die Seele sonst friert. Und wer alles in Asche und in Ordnung verliert, der merkt erst zu spät, was ihm fehlt, wenn es brennt. Ich sing gegen das Bleiche, bis die Wand wieder rennt. Renn, renn, renn, renn, renn, renn, renn, renn. Teller, grau im Gewand, doch ich mal mir die Fenster mit eigener Hand. Grau kann mich sehen, doch es hält mich nicht fest, weil in meinem Zimmer noch Farbe wächst.